Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Mit Klaus Bokatzky heute Morgen ganz herzlich willkommen. Und heute darf ich auch einen ganz besonderen Gruß an alle Facebook-Freunde von mir senden, die jetzt zuhören. Denn die kommenden 2 Stunden geht es genau darum. Es geht um Facebook, aber es geht auch um die anderen digitalen Versuchungen in der Welt des Internets, wo wir sicherlich oft von profitieren, wo wir aber auch bezahlen, nämlich mit unseren Daten. Facebook ist nun in die negativen Schlagzeilen gekommen, wie noch nie zuvor. Die Daten von 87 Millionen Nutzern auf der ganzen Welt und davon gut 300.000 aus Deutschland sind ja auf merkwürdige Weise an das zwielichtige Unternehmen Cambridge Analytica gelangt. Und da fragen wir uns natürlich, wie sicher sind unsere Daten und auch all die anderen Informationen, die wir alltäglich so posten, die wir teilen oder beim Surfen im Internet hinterlassen. Wer hat Zugriff darauf und wofür können sie verwendet werden? Und wie können wir unsere Daten besser schützen, falls das überhaupt möglich ist? Ist echter, effektiver Datenschutz im Netz möglich? Und von Ihnen würden wir dann natürlich gerne wissen, sind Sie denn jetzt durch den Facebook-Skandal ins Grübeln gekommen, was Sie in den sogenannten sozialen Netzwerken alles so anstellen? Oder war Ihnen das vorher schon klar, diese Währung sind Daten? Und lesen Sie sich eigentlich so die Nutzungsbedingungen durch und klicken nur das an, was Sie auch wirklich wollen? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 0800 2254 2254. Schreiben Sie eine E-Mail an gespräche@deutschlandfunkkultur.de oder diskutieren Sie mit bei Twitter und natürlich Facebook. Facebook, Google und Co. Wie können wir unsere Daten besser schützen? Unser Thema heute. Und unsere Gäste sind Peter Schaar, früherer Bundesbeauftragter für den Datenschutz und heute Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz, und der Blogger und Autor Michael Seemann. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Hallo. Hallo. Michael Seemann. Jetzt mal die ganz banale Frage des Facebook-Nutzers, der sich dafür bisher überhaupt nicht interessiert hat. Was sind meine Facebook-Daten überhaupt wert? Naja, Facebook verdient eine ganze Menge mit den Daten, indem es Werbung schaltet, die sehr gezielt auf die einzelnen Facebook-User zugeschnitten sind. Und dieser Zuschnitt, der passiert anhand der persönlichen Daten, die wir bei Facebook abgeben und die Facebook über uns sammelt. Und das ist eine ganze Menge Geld, die dort verdient wird. Das heißt also, man kann schon sagen, dass diese Daten etwas wert ist. Aber ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, dass ich jetzt sage, okay, meine Daten, keine Ahnung, wo ich wohne, wie mein Name ist oder so etwas, das ist jetzt, hat jetzt einen bestimmten Preisschild oder so. So kann man das nicht sehen, weil diese Daten tatsächlich erst in der Aggregation, also in der Zusammenführung mit anderen Daten, ne, also Verhaltensdaten zum Beispiel, haben eigentlich an sich keinen Wert, sondern erst in der Zusammenführung können daraus sozusagen Erkenntnisse abgeleitet werden, die dann wiederum etwas wert sind. Das heißt, erst in der Ableitung entsteht der Wert. Können wir das mal an einem Beispiel deutlich machen? Also ich habe so den Verdacht, ich ersteige bei eBay ziemlich viel, vor allem Bücher, die ich auch gerne an Freunde und Kollegen weiter verschenke. Und ich habe manchmal das Gefühl, wo ich bei eBay mich so für interessiere, das taucht auch auf einmal hier in bestimmten Werbegeschichten bei Facebook auf. Für mich speziell. Kann das sein oder ist das ein Irrtum? Das stimmt schon, wobei es da um einen Abgleich gibt von Daten, also Facebook und eBay haben sozusagen beide mal ihre E-Mail-Adresse zum Beispiel und die wird dann verschlüsselt abgeglichen und dann... Ja, wer gleicht die ab? eBay und Facebook. Ne? Ja. Oder andere Datenhändler auch. Ne? Also da werden auch schon Daten dann ausgetauscht von mir, ohne dass ich das mitbekomme. Genau, aber die werden anonymisiert ausgetauscht und im Endeffekt wird dann nur die Information abgeglichen, dass derjenige mit der verschlüsselten E-Mail-Adresse so und so dieses und dieses Produkt gesucht hat oder gekauft hat. Und können wir in Euro und Cent beziffern, was da meine Daten so wert sind? Kann ich das vielleicht? Ja, Herr Schaar, selbstverständlich, los. Also wenn Sie mal davon ausgehen, dass Facebook einen Börsenwert von vielleicht 300 Milliarden Dollar hat. 400 sogar. Sogar 400. Ne, und 1 Milliarde Nutzer gibt's. Ne, dann ist es eine einfache Rechenaufgabe. wenn Sie das kapitalisieren würden, die Nutzerzahlen, dann sind Sie bei ungefähr 300 bis 400 Dollar pro Nutzer. Das ist der Wert eines Facebook-Nutzers. Ja, und gibt es da Daten, die besonders wertvoll sind? Natürlich gibt es da unterschiedliche Datenkategorien, aber das wird ja als Betriebs- und Geschäftsgeheimnis behandelt. Es ist sicherlich so, dass diejenigen Nutzer, die finanzstark sind, die aber auf der anderen Seite auch stark kommunizieren, deren Informationsprofil besonders detailliert ist, dass diese Nutzer besonders viel wert sind. Ja, so. Und wer von Ihnen beiden erklärt mir jetzt, was genau ist bei Facebook passiert, dass Facebook nun so in die Schlagzeilen gekommen ist oder soll passiert sein? Michael Seemann. Okay, also es gab eine sogenannte Schnittstelle bei Facebook, eine Programmierschnittstelle, auf die Entwickler, also Softwareentwickler mit Facebook Programme, auf Facebook Programme abspielen konnten. So ein bisschen so wie die Apps, die man auf seinem iPhone hat oder auf seinem Smartphone hat. So sollte das sozusagen auch auf Facebook funktionieren, dass man dort Apps hat. Die einen oder anderen sind da vielleicht mal drüber gestoßen. Das war eine Zeit lang total in Mode mit Farmville oder diese Spiele irgendwie Werwolf versus Vampir, solche Sachen. Das sind alles solche Apps. Und über diese Schnittstellen kann man auch auf die Daten der einzelnen Leute, die jeweils zugestimmt haben, diese App zu installieren, zugreifen, also die Anbieter dieser Apps. Allerdings damals bis 2015 auch auf die Freundesdaten, jedenfalls auf die öffentlichen Profildaten der Freunde, konnte man zugreifen. Und damals hat in 2014 ein Wissenschaftler namens Alexander Kogan eine solche App gebaut, mit der er die Profile von ungefähr 300.000 Leuten auf diese Weise eingesammelt hat, plus deren Freunde, über die er dann sozusagen also auch die öffentlichen Daten über diese Freunde mit reinziehen konnte. Das waren alles Leute, die aber die App haben mussten, sonst war ich nicht davon betroffen. Ich musste die App haben, oder wie? Nein, es war auch so, dass eben damals noch sozusagen Zugriff auf die Freundesdaten, zumindest auf die öffentlichen Profile der Freundesdaten Zugriff gehabt haben konnte. Das war so insgesamt waren dann 87 Millionen, das gehen jetzt momentan die Schätzung aus, 87 Millionen Profile betroffen. Diese Daten wurden dann von diesem Wissenschaftler eingezogen. Das war eigentlich erstmal ganz normal. Das war ein ganz normaler Vorgang damals bei Facebook. Diese Apps gab es Tausende, Zehntausende von. Das ging über Jahre ganz normal, auch öffentlich, das war kein Geheimnis. Was der Unterschied war, dass dieser Wissenschaftler dann diese Daten widerrechtlich weiterverkauft hat an Cambridge Analytica und hat damit, ich weiß nicht so genau, das weiß halt Schaar vielleicht besser, ob er damit auch direkt Gesetze verstoßen hat. Auf jeden Fall hat er gegen die Terms of Service, gegen die AGBs von Facebook verstoßen damit. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Genau, die allgemeinen Geschäftsbedingungen hat er da verstoßen. Und das ist jetzt herausgekommen. Ich glaube, die Aufregung rührt aber noch um ein weiteres Detail, nämlich dass Cambridge Analytica nach der Wahl von Donald Trump behauptet hat, durch ihre, sag ich mal, Datenwerkzeuge, die sie da haben, ihre Big Data Werkzeuge, haben sie ganz maßgeblich die Wahl beeinflusst durch gezielte Werbung auf Facebook und zwar mit Hilfe von Psychoprofilen, die sie anhand von diesen Facebook-Daten dann hergestellt hätten. Diese Behauptung ist, sag ich mal, sehr fragwürdig, aber sie hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Medienecho hervorgerufen und ich glaube, dass so ein bisschen auch der Ärger daher stammt, dass viele Leute dieser Geschichte Glauben schenken. Peter Schaar, der frühere Bundesbeauftragte für den Datenschutz, wie ist das juristisch einzuordnen? Also darüber wird gerade ja gestritten. In den USA ist die Datenschutzbehörde, wenn man das so nennen kann, die Federal Trade Commission, eigentlich ist es eine Handelsaufsichtsbehörde, der Auffassung, dass es Anhaltspunkte für einen Datenschutzverstoß gibt. Denn das ist nicht der erste Fall. Facebook hat da schon mal sehr massiv Daten auch offensichtlich weitergegeben. Damals hatte sich Facebook verpflichtet, diese Möglichkeiten abzustellen. Das ist erst sehr viel später geschehen, und zwar erst nachdem diese Daten zum Beispiel jetzt auch zu Cambridge Analytica gekommen sind, sodass dort jetzt ein Ermittlungsverfahren gestartet wurde. Der ehemalige Chef der Verbraucheraufsicht in den USA ist der Auffassung, das ist ein massiver Datenschutzverstoß, auch nach amerikanischem Recht. Nach europäischem Recht würde man sicherlich auch zum Ergebnis kommen, dass diese Datenweitergabe durch keine Rechtsvorschrift gedeckt war, also unzulässig war. Insofern würde ich mit einem, sage ich mal, bedingten Ja antworten. Ja, das war wohl ein Rechtsverstoß. Würden Sie es denn für sinnvoll halten, wenn wir wenigstens auf europäischer Ebene wirklich auch ganz klare Gesetze dagegen hätten? Wäre das überhaupt denkbar oder ist das illusorisch? Na, wir haben schon Gesetze, nur sie werden bisher nicht so exekutiert, wie sie eigentlich gedacht sind. In jedem europäischen Mitgliedstaat gibt es ein eigenes Datenschutzgesetz, und die Mitgliedstaaten haben dann auch ein wirtschaftliches Interesse daran, die Unternehmen nicht zu vergraulen. Und in diesem Falle ist es so, dass Facebook seinen europäischen Sitz in Irland hat, und wir haben alle keinen Vertrag, wenn wir Facebook-Kunden sind oder Nutzer sind, mit Facebook USA, sondern mit Facebook Irland. Technisch wird das Ganze aber letztlich gesteuert aus den USA, und letztlich fallen auch die wesentlichen Entscheidungen dort. Sagt Peter Schaar, früherer Bundesbeauftragter für den Datenschutz. Heute gemeinsam unser Gast mit dem Blogger und Autor Michael Seemann zur Frage Facebook, Google und Co. Wie können wir unsere Daten besser schützen? Und von Ihnen würden wir natürlich gerne wissen, sind Sie durch den Facebook-Skandal, über den wir jetzt gesprochen haben, mal ins Grübeln gekommen, was Sie denn da alles so in den sozialen Netzwerken treiben und an Daten hinterlassen? War Ihnen das vielleicht vorher schon klar, dass Ihre Daten auch echte handfeste Währung sind? Wie bewusst gehen Sie denn mit den Informationen um, die Sie auf Facebook oder anderswo posten? Haben Sie sich vorher mal die Nutzungsbedingungen durchgelesen und dann auch da nur das angeklickt, was Sie wirklich wollen? Und Eltern würden wir natürlich gerne fragen, Eltern von minderjährigen Kindern, kriegen Sie denn mit, was Ihre Kids im Netz alles so treiben, posten und liken? Und wenn Sie natürlich Fragen an unsere Gäste haben, die freuen sich schon darauf. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 0800 2254 2254. Schreiben Sie eine E-Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder diskutieren Sie mit bei Facebook und Twitter. Peter Schaar, früherer Bundesbeauftragter für den Datenschutz. Wann wird Mark Zuckerberg denn mal vor einem Ausschuss des Europäischen Parlaments auftreten? Also aufgefordert wurde er, das heißt, es ist letztlich die Frage, wird er der Einladung nachkommen? Bisher hat er sich geweigert, vor europäischen Parlamenten zu erscheinen. Insofern war der Auftritt vor dem amerikanischen Kongress, vor beiden Häusern, schon etwas Neues. Aber die Vertreter, die in den Parlamenten in aller Welt angehört wurden von Facebook, die wiederholen mehr oder minder nur das, was Zuckerberg ihnen in den Mund legt bzw. freigegeben hat. Hat das Europäische Parlament denn irgendwelche Möglichkeit, ihn dazu zu bringen, um nicht zu sagen zu zwingen, dass er zu einem solchen Ausschuss erscheint? Nein, diese Möglichkeit besteht nicht. Auch nicht, wenn ich jetzt sage, er kriegt keine Einreisegenehmigung mehr nach Europa? Das wäre Willkür. Also sowas gibt es bei uns nicht. Zum Glück nicht, muss ich mal sagen, dass die Reisefreiheit dann gebunden wird daran, dass man irgendwelchen Wünschen eines Parlaments nachkommt. Aber andererseits ist es natürlich schon ein ziemlicher Skandal, dass Facebook da irgendwelche Untergeordneten letztlich nicht entscheidungsbefugten Personen hinschickt zu den nationalen Parlamenten, zum Bundestag oder auch ins Europäische Parlament und dort nur sie sagen lässt, das tut uns alles schrecklich leid. Also das ist sehr viel zu wenig, und die Frage ist insofern viel eher, was machen die europäischen Gesetzgeber, was machen auch die nationalen Gesetzgeber hier, und da hat der europäische Gesetzgeber schon vor 2 Jahren ein neues europäisches Datenschutzrecht beschlossen. Das tritt in diesem Mai in Kraft. da ist dann diese Vielfalt ein ganzes Stück reduziert. Und insofern denke ich auch, dass das ein stärkeres Instrument ist gegenüber solchen weltweit agierenden Konzernen. Ob man diese Datenschutzrechte dann wirklich durchsetzt, das hängt letztlich auch von den Datenschutzbehörden ab und auch davon, wie die ausgestattet sind. Da gibt es leider ziemliche Defizite. Und unsere 0800 2254 2254 hat Rolf Hoffmann gewählt. Einen schönen guten Morgen, Herr Hoffmann. Ja, guten Morgen. Ja, ich habe eigentlich bisher immer noch keine Klarheit darum, warum meine Daten denn geschützt werden sollen. Was ist denn der Schaden davon, finde ich, wenn ein Gegenüber oder eine Menge, eine Wolke von Leuten meine Daten kennt? Das versucht jetzt Michael Seemann, der Autor und Blogger, der heute einer unserer beiden Gäste, Ihnen jetzt erstmal zu erklären. Danke, Herr Hoffmann. Ich habe sehr großes Verständnis für diese Frage. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Sorge um die persönlichen Daten ein bisschen übertrieben ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es gibt sehr viele Situationen, in der so ein, sag ich mal, so ein Wissen über eine Person sehr nachteilig sein kann für die Person. Also beispielsweise, wenn der Staat in alle unsere Daten reinschauen könnte, dann wäre mir auch nicht wohl. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Datenschutz damals erfunden worden ist. Dass wir sozusagen ein bisschen Schutz haben vor dem Staat, der uns halt jederzeit ins Gefängnis schmeißen kann, wenn ihm irgendetwas nicht an uns passt. Und ich halte das für eine sinnvolle Sache. Ich glaube aber, dass wir heutzutage viel mehr mit Institutionen zu tun haben, wie zum Beispiel Facebook, die halt keine Gefängnisse haben und die deswegen auch nur im Endeffekt mit unseren Daten uns Werbung anzeigen. Und ich sehe den Schaden jetzt in den meisten Fällen nicht. Ich glaube, es kann dort auch problematische Fälle geben, aber in den allermeisten Fällen finde ich diese Angst davor, dass, keine Ahnung, Facebook irgendwelche Dinge über uns weiß, auch ein bisschen übertrieben. Aber jetzt muss ich mal Sie fragen, Peter Schaar. Wir beide haben mitbekommen, die heftige Diskussion über die Volkszählung in den 80er Jahren, wo staatlicherseits Informationen über die Bürger gesammelt werden sollten. Und in diesem Land ist sicherlich niemand auf die Idee gekommen, wegen dieser Daten irgendjemand ins Gefängnis zu werfen. Aber wir hatten eine breite Bewegung in der Bevölkerung dagegen. Ist das, was wir damals bei der Volkszählung hätten abgeben müssen, nicht im Grunde Pillepalle verglichen mit dem, was inzwischen Privatunternehmen über uns alles wissen? Absolut. Unternehmen wie Facebook, Google und auch andere wissen sehr viel mehr über uns als damals. Und auch der Staat weiß im Übrigen heute sehr viel mehr über uns. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das eigentlich schlecht? Natürlich müssen wir kommunizieren, wir wollen kommunizieren. Das ist ja ein menschliches Grundbedürfnis. Deshalb haben wir früher Briefe geschrieben. Und damit das nicht dazu führt, dass diese Informationen, die ich meiner Schwester, meiner Frau, meinen Freundinnen oder Freunden anvertraue, jetzt völlig unbeteiligte Dritte, staatliche Stellen oder auch sonstige Private erfahren, hat man das Postgeheimnis eingeführt. Und genauso ist es beim Datenschutz. Datenschutz ist im Grunde das Postgeheimnis des 21. Jahrhunderts. Allerdings funktioniert er nicht richtig, weil es so viele Lücken gibt, weil er nicht wirklich exekutiert wird. Und ich finde es richtig, dass wir so etwas wie Privatsphäre haben. Denn Privatsphäre bedeutet doch, dass ich mich ohne Angst vor Nachteilen, ohne Angst, mich zu blamieren, auch ohne Angst von Dritten irgendwie nur manipuliert zu werden, austauschen kann. Und das mache ich dann nicht mehr, wenn ich damit rechnen muss, dass alles im Grunde genommen überwacht, registriert, bewertet, in Profilen gesammelt wird. Und jetzt begrüße ich Georg Schmidt, der die 0800 2254 2254 angewählt hat. Guten Morgen, Herr Schmidt. Guten Morgen. Ja, hören Sie mich? Wir hören Sie. Ja, guten Morgen. Ich habe verschiedene Fragen. Zunächst einmal ist für mich ja ein Widerspruch entstanden dadurch, dass Sie anfangs recht gut dargelegt haben, wie Facebook Daten abgreift, die auch dann mit eBay oder Google austauscht und wieso der Deutschlandfunk oder Deutschlandfunk Kultur dennoch eine Facebook-Seite unterhält, wenn Sie wissen, dass Ihre Hörer, die einfach nur da gucken wollen, ihrer Daten verlustig gehen können. Das ist also die erste Frage. Die zweite Frage, warum wohl hat kein wirklich verantwortlicher Politiker dazu aufgerufen, Facebook-Konten zu löschen. Herr Schmidt, machen wir lieber einen nach der anderen, okay? Weil ja die Antworten dann hier zwischendurch kommen. So, gut. Bei der ersten Geschichte haben Sie mich natürlich jetzt auf dem kältesten Fuß aller Zeiten erwischt. Warum ausgerechnet unser Sender das auch bei Facebook ist. Problem. Genau. Also ganz, ganz großartig. Jetzt frage ich, wer von meinen Gästen kann mir jetzt hier aus der Bredouille bitte schau, hilf mir. Ob ich Ihnen aus der Bredouille helfen kann, weiß bitte, ich nicht, bitte, ehrlich bitte. Gesagt, denn mich hat, das genauso geärgert wie, mich hat das genauso geärgert wie Herrn Schmidt. Dass gerade auf dem Höhepunkt des Cambridge Analytica Facebook-Skandals dann im ZDF Morgenmagazin gesagt wurde, dann Sie können uns auch Ihre Meinung dazu über Facebook mitteilen. Ne? Und das Interessante ist, in den letzten 2 Wochen sieht man diese Nachricht im Fernsehen so gut wie gar nicht mehr. Das heißt, da haben die Öffentlich-Rechtlichen offensichtlich mitbekommen, dass ihr Verhalten inkonsistent ist. Aber ich kann natürlich verstehen, dass Politiker und Unternehmen und auch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten versuchen, verschiedene Kommunikationskanäle zu nutzen. Wie sie das tun, ist aber häufig, finde ich, nicht besonders verantwortlich. Aber jetzt möchte ich doch mal ganz genau wissen, wenn Hörer bei uns jetzt auf unseren Facebook-Auftritt gehen, welche Daten, Michael Seemann, erklären Sie uns das, welche Daten hinterlassen Sie dann genau, die für Facebook wichtig und lukrativ sein können? Naja, zunächst einmal ist das Like, das man dann sozusagen auf der Facebook-Seite des Deutschlandfunk Kultur hinterlässt, erstmal sozusagen ein Interesse, das Facebook ausnutzen kann. Facebook weiß dann, dass man sich für Radio interessiert, dass man sich für Kultur interessiert, dass man vielleicht sogar in welches Milieu man jemanden einsortieren kann. Wenn man dort Kommentare hinterlässt, dann ist das sicherlich auch nochmal eine Information, eben die Kommentare selber. Solche Sachen sind natürlich durchaus, können eben bei der Auswertung der Daten helfen. Was mich jetzt aber nochmal interessiert ist, warum Facebook jetzt so sehr am Pranger steht, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehbar, weil zum Beispiel Herr Schaar ist auch auf Twitter. Twitter hat auch eine API. Eine Programmierschnittstelle, also das, worüber wir die Daten abgesaugt wurden von Facebook. Twitter hat genau dasselbe. Twitters Programmierschnittstelle ist noch viel, viel offener als die von Facebook. Und jeder kann dort, ohne dass irgendjemand irgendwo einwilligt, die Daten von jedem Account rausziehen, wie er lustig ist. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man jetzt Facebook so sehr irgendwie in die Ecke stellt, während Herr Schaar ganz fröhlich irgendwie auf Twitter unterwegs ist. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wobei es einen Unterschied gibt zwischen Facebook und Twitter. Bei Twitter beispielsweise gibt es keine Realnamenspflicht. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann also in Twitter auch unter einem Pseudonym funken. Ne? Sind Sie aber nicht. Sie sind ich nicht. Nicht im Originalmann. Ich bin nun auch jemand, der in der Öffentlichkeit steht, und nach wie vor steht. Ich will auch hier nicht keine Lanze für Twitter brechen, auch wenn ich da ziemliche Unterschiede sehe. Aber das große Problem ist ähnlich, dass man im Grunde genommen verfolgt werden kann. Nur bei Facebook ist eben der Anspruch, dass es ein privates Medium ist, ein privates Medium, mit dem ich mit meinen Freunden, mit meinen Verwandten in Kontakt bleibe und mich austausche, während Twitter eher, sag ich mal, ein Massenkommunikationsmittel ist, mit dem ich eine unbestimmte Öffentlichkeit erreichen möchte. So, die für mich entscheidende Frage ist jetzt, Peter Schaar, würden Sie denn raten, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ihre Facebook-Auftritte löschen und dass sie uns von Facebook zurückziehen? Also ich fände das zumindest erwägenswert. Einen Punkt Herr Seemann zwar angesprochen, aber er hat es nicht ganz vollständig ausgeführt. Das ist das Thema Like. Ne? Also wenn ich auf einen Like-Button drücke und sage, der Deutschlandfunk gefällt mir oder diese Sendung gefällt mir, dann ist eigentlich fast jedem klar, dass dieser Facebook-Like-Button dazu führt, dass Facebook Daten über mich sammelt. Das Verrückte ist aber, dass wenn ich die Seite aufrufe, auf der Like-Button ist, ohne dass ich Like drücke, diese Daten auch an Facebook fließen. Und das ist der eigentliche Skandal. Das heißt, dass die Daten über mich gesammelt werden, ohne dass ich dazu irgendetwas beigetragen habe. Und Facebook geht sogar so weit, dass es die Nutzung von anderen Programmen, von Apps, mit versucht zu erfassen. Mehr oder minder erfolgreich offensichtlich. Georg Schmidt, unser Hörer jetzt wieder. Herr Schmidt, das war der Versuch, auf Ihre erste Frage zu antworten. Ich weiß jetzt nicht, wie... Ich habe noch 2 Sachen. Also ja, nein, ich mache einen Vorschlag. Herr Schmidt, ich mache einen Vorschlag. Herr Schmidt, Sie hören mich? Herr Schmidt? Ja. Genau, okay, ich mache einen Vorschlag. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musik und dann sind Sie wieder dran und kommen mit den beiden anderen Fragen. Okay. Okay? im Gespräch. Facebook, Google und Co., wie können wir unsere Daten besser schützen? Heute unser Thema und unser Hörer Georg Schmidt 0800-2254-2254 hatte ja angewählt und er hatte erst seine erste Frage stellen können. Und jetzt kommen wir zur zweiten, lieber Schmidt, ich hoffe, Sie konnten noch so lange warten. Sie sind jetzt wieder dran. Ich möchte zunächst doch dem Deutschlandfunk Kultur nochmal ein Kompliment dafür machen, dass Sie viel mehr französische Lieder spielen als alle anderen deutschen Sender. Das finde ich toll. Dann, gut, danke. Erstmal danke dafür. Ja, ja. Dann wollte ich noch sagen, wenn Herr Simon eben gesagt hat, bei Twitter sei das ja ähnlich. Ob wir jetzt Facebook oder Twitter diskutieren, ist egal. Ich denke, dass da überall gleiche Mechanismen funktionieren. Jetzt meine Frage, die zweite, die im Grunde schon von Herrn Schaar teilweise beantwortet wurde. Ich bin Lehrer und unsere Schule hat auch eine Facebook-Seite. Und ich hatte empfohlen, dass wir die löschen. Aus der Antwort von Herrn Schaar auf die Facebook-Auftritte der Öffentlich-Rechtlichen schließe ich, dass er empfehlen würde, dass wir auch unsere Schulseite löschen. Aber die Frage würde ich doch gerne nochmal explizit stellen. Ja. Und dann die letzte Frage. Nee, lassen wir erst die bitte. Lassen wir eine Frage nach der anderen, wenn es geht. Okay, also Peter Schaar. Also im Grunde ist das konsequent zu sagen, wir wollen nicht, dass unsere Schülerinnen und Schüler oder die Eltern datenmäßig beobachtet werden durch ein großes Unternehmen, das sich in der Vergangenheit schon an Datenschutzbestimmungen nicht vollständig gehalten hat. Dann wäre es natürlich konsequent zu sagen, nein, ich mache das nicht. Dem entnehme ich, dass Sie nicht bei Facebook sind, Peter Schaar. Nicht mehr. Ich bin vor 3 Jahren ausgetreten, als Facebook mal wieder seine Nutzungsbedingungen so geändert hat, dass der Datenschutz abgeschwächt wurde. Da ging es damals darum, dass man mich oder die Facebook-Nutzer auch außerhalb von Facebook beobachten wollte. Ne? Cool. Und da habe ich gesagt, nee, das ist jetzt übergriffig. Das habe ich überhaupt nicht unter Kontrolle, was dort geschieht. Das mache ich nicht mehr mit, da trete ich aus. Und deshalb sagen Sie also, öffentliche Einrichtungen, ob das Schulen sind oder öffentlich-rechtliche wie unser Sender, sollten sich von Facebook zurückziehen. Also jedenfalls wäre das, solange da nicht eine grundlegende Änderung eintritt, der konsequente Weg. Okay, Georg Schmidt, jetzt die dritte Frage. Ja, vielen Dank für die klare Antwort. Ich bin natürlich auch nicht bei Facebook. Wir haben, wie Juli C. sagt, das Leben in einem Zeitalter der Informationsnarkose. Juli C., die Schriftstellerin. Richtig. Aber die dritte Frage ist, sie ergibt sich im Grunde aus dem auch, was Herr Schaar schon gesagt hat. Warum ist es denn diesen Unternehmen, also nicht nur Facebook, allen anderen nicht möglich, den potenziellen Kunden zu sagen, hallo, wenn du bei uns Kunde werden willst, hätten wir gerne diese Daten von dir. Wir hätten gern das Datum, das Datum, das Datum und das Datum. Und wenn du einverstanden bist, klickst du bitte ja, explizit. Warum ist das nicht möglich? Wer von meinen beiden Studiogästen kann darauf antworten? Mich? Ja, Peter Schaar wieder? Ja, also eins ist ganz klar. In dem Moment, wo ich diese Einwilligung explizit abfordere in die einzelnen Daten, die dort gesammelt werden, werden viele sagen, nö, mache ich nicht. Und dann funktioniert das Geschäftsmodell nicht mehr so gut. Je genauer das Unternehmen Facebook über mich Bescheid weiß, desto wertvoller und desto umfangreicher wird der Datenschatz, den dieses Unternehmen ansammelt. Insofern gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Geschäftsmodell und der Frage, lässt man den Nutzern ihre Souveränität? Und selbst diese Datenschutzeinstellungen, die man uns mir da zur Verfügung stellt, die wirken überhaupt nicht gegenüber Facebook, sondern nur gegenüber den sonstigen Nutzern. Das heißt, ich kann nicht Facebook daran hindern, mein Verhalten dort nachzuvollziehen oder Profile zu bilden. Ich kann allenfalls unterbinden, dass irgendwelche Dritten bestimmte Informationen von mir sehen. Michael Seemann. Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass Facebook schon auch gesetzlich vorbestimmt darüber Auskunft geben muss. Und ab der neuen Datenschutz-Grundverordnung, die Sie auch schon angesprochen haben, auch noch sehr viel stärker darüber Auskunft geben muss und dass ich da auch zustimmen muss, welche Daten gesammelt werden und wie sie verwendet werden. Ich glaube nur nicht, dass das besonders viel hilft. Herr Schmidt ist jetzt kein Facebook-Nutzer und vielleicht auch von vielen anderen Nutzern nicht, aber alle Nutzer, die ich persönlich kenne, und ich glaube auch Herr Schmidt würde keine Ausnahme machen, würde diese ganzen Hinweise einfach nur wegklicken, ohne sie sich wirklich durchzulesen. Ich tue das so, jeder tut das so, und das liegt daran, dass wir uns nicht wirklich dafür interessieren. Und am Ende des Tages bringt diese sogenannte informierte Einwilligung, wie das im Gesetz heißt, dann doch nicht besonders viel, weil erstens diese ganzen Datenverarbeitungsprozesse sowieso viel komplexer sind, als wir uns sie vorstellen können. Und das Zweite ist, dass eben wir uns auch nicht wirklich dafür interessieren. Ich glaube, dass das eine große Lüge ist, dass wir glauben, dass wir irgendwo informiert einwilligen. Das tun wir in Wirklichkeit nicht. Und der Datenschutz ist ein Großteil auf dieser Lüge aufgebaut. Ja, wobei man aber sagen muss, genau diese Pauschaleinwilligung ist ja das Problem. Wenn das Unternehmen Facebook als Quasi-Monopolist mir sagt, du musst jetzt in diese Nutzungsbedingungen einwilligen, obwohl da ganz viele Punkte drin sind, die vielen Menschen gegen den Strich gehen, dann ist das keine wirklich freiwillige Einwilligung. Und das werden wir mal sehen, was passiert, wenn dann dieses neue europäische Datenschutzrecht in Kraft tritt. Nach meinem Dafürhalten sind diese Einwilligungen, diese pauschalen Einwilligungen in Zukunft unzulässig und unwirksam. Gerd Hudiner hat die 0800-2254-2254 gewählt. Guten Morgen nach Nürnberg. Ja, guten Morgen. Ich höre mit Interesse den Sender und auch diese Sendung heute. Ich möchte mal eine etwas andere Sichtweise drauf bringen. Ich gehöre zur Generation 60+. Das ist nun sicherlich nicht die, die mit Facebook groß geworden ist, sondern ich bin letztendlich über meine Tochter drauf gekommen. Wir haben getrennt Urlaub gemacht und sie hat dann gesagt, Mensch Papa, damit wir gegenseitig uns erzählen, schon schnell austauschen können, wo wir sind, verbind dich doch da mal. Naja, dann habe ich mir ein Konto eingerichtet und wir haben uns dann ausgetauscht. Ich fand es sehr schön. Und ich habe dann den Kreis meiner Freunde erweitert auf wirklich gute Freunde, alle, die ich persönlich kenne, Familienangehörige. Und das war's. Also meine Zahl der Freunde ist eben nicht mit dem Ziel aufgenommen worden oder kontaktet worden, möglichst viele zu haben, sondern ich will meine Familie und Freunde, die halt über die Welt und Deutschland verteilt sind, informieren und auf dem Aktuellen halten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich nutze auch heute noch Facebook. Das ist jetzt, ich bin glaube ich seit 2008 oder 2009 oder 2010 in Facebook. Also Darf ich mal fragen, Herr Hudiner, haben Sie die Nutzungsbedingungen jemals studiert? Ich habe es genauso gemacht, wie der Experte eben gesagt hat. Ich habe es überflogen, Das Große, die Überschriften vielleicht gelesen, dann weggeklickt. Ja. Das stimmt schon. Man nutzt ja auch das Internet. Ich kaufe online ein, Amazon, was weiß ich, PayPal und so weiter, Online-Banking. Das macht man eigentlich, ehrlich gesagt, leider muss man vielleicht sagen, sicherlich kritikwürdig, aber man macht es häufig und immer. Man klickt diese endlosen Dinge weg, wo man ja auch keine juristische Ausbildung hat, um das im Einzelfall zu verstehen. Das kommt ja noch dazu. Und ich möchte aber noch weil die Diskussion vorhin von dem einen Hörer war, ja, öffentliche Schulen oder öffentlich-rechtliche Sender oder Zeitungen, seriöse Verlage, sollen doch bitte ihre Facebook-Seiten einschränken. Ich würde das genaue Gegenteil plädieren. Ich finde es gut, wenn ich morgens mein Facebook oder vormittags mein Facebook aufmache, dann sehe ich in meinem News, die ich kriege, das Deutschlandradio, Kultur, Dreisat, was weiß ich, die Frankfurter Rundschau, die Neue Züricher Zeitung, die habe ich alle abonniert und da sehe ich auf einen Blick, was haben die denn so für Beiträge? Und ich freue mich drüber, ich finde es interessant. Ich fahre öffentlichen Nahverkehr in der Zeit, wo andere Musik hören, lese ich mir Beiträge von abonnierten, interessanten, seriösen Quellen durch. Ich finde das gut. Ich finde das ein tolles Instrument, um einfach informiert zu sein über das, was in der Welt passiert. Darf ich Ihnen dann noch zwei Tipps geben? Gerne. BBC und der Economist. Die sind bei mir noch im Programm. Guardian hatte ich auch schon. Man kann das natürlich erweitern. Aber ich plädiere dafür, dass genau diese Medien sich, ich weiß, dass da viel Unsinn und viel Mist publiziert wird. Das ist schon klar. Aber um genau da auch ein Gegengewicht zu setzen, finde ich es wichtig und richtig, dass sich solche Bildungsangebote, sage ich mal, oder Informationsangebote, dass die auch über Facebook, und wir haben auch noch Google und andere Netzwerke, dass die da auch präsent sind. Ja, Hudina, ganz herzlichen Dank und schönen Tag noch. Und Peter Scham möchte was sagen. Ja, ich finde das auch gut, dass wir übers Internet heutzutage Möglichkeiten zur Information, auch zur Kommunikation haben, die weit über das hinausgehen, was Sie und ich in unserer Jugend zur Verfügung hatten. Also wie gesagt, das sehe ich als eine fantastische Erweiterung unserer Möglichkeiten an. Nur, was mich sehr stört, ist, dass das jetzt auf wenigen Plattformen monopolisiert wird. Das heißt, wenn jetzt immer mehr Medien praktisch nur noch über Facebook oder vielleicht auch Twitter zu erreichen sind, dann haben letztlich diese großen Unternehmen es in der Hand, darüber zu entscheiden, welche Informationen uns dargeboten werden. Das ist ja ein ganz großes Problem auch, wenn Sie bei Facebook sind und da irgendeine Nachricht schreiben, dann entscheidet Facebook, wer das zu sehen bekommt und nicht Sie. Das heißt, die Frage, wer hat die Kompetenz, darüber zu entscheiden, die entsprechenden Informationen an Nutzer zu senden, an Empfänger zu senden, die muss stärker gestellt werden. Und da ist zum Beispiel auch ein Punkt getroffen, der weit über den Datenschutz hinausgeht. Sagt Peter Schaar, und unser anderer Gast Michael Seemann, Blogger und Autor, antwortet nun. Ich bin absolut derselben Meinung. Ich glaube, diese Monopolisierung ist etwas nicht Gutes und ich glaube, wir sollten sie aufhalten. Ich glaube aber, dass der Datenschutz, und zwar insbesondere mit der neuen Datenschutzreform, die jetzt eintritt, diese Monopolisierung noch verstärken wird. Ich gebe ein Beispiel. Wenn Sie jetzt zum Beispiel auf Spiegel Online gehen oder andere Newsseiten, dann werden Sie getrackt, wird sozusagen registriert, dass Sie auf diese Webseiten gehen. Herr Schaar hat das bereits angegeben mit dem zum Beispiel Like-Button, der dann auf der Webseite ist, der registriert dann für Facebook, dass Sie darauf sind. Aber das ist nur einer unter vielen Tracking-Sachen, die Sie zum Beispiel dann da auf so einer Webseite registriert. Also bis zu 37 verschiedene sogenannten Tracker, die dann registrieren, dass sie da drauf gehen. Das ist ein reges Geschäft, wo alle möglichen Leute verdienen. Das sind alles Wettbewerber von Facebook. Jetzt kommt die neue Datenschutzreform und die sagt, dass man solche Sachen nur noch machen kann, wenn man eine sogenannten informierte Einwilligung hat, die man auch nachweisen kann. Und das bevorteilt jetzt wiederum Facebook, weil wer kann denn bitte wirklich registrieren, wer eine Einwilligung hat? Das kann nur jemand, bei dem man schon registriert ist. Bei Facebook sind wir bereits alle registriert. Bei den ganzen Wettbewerbern von Facebook, die uns sozusagen über Spiegel Online und andere auch tracken, sind wir nicht registriert. Das heißt, die haben einen großen Nachteil. Ich glaube tatsächlich, dass die Datenschutzreform halt zu diesen Konzentrationsprozessen, die Herr Schaar dort beklagt, nochmal ganz, ganz massiv beitragen wird und im Endeffekt das Feld der Wettbewerber von Facebook in Sachen Werbung nochmal sehr, sehr aufräumen wird zugunsten von Facebook. Facebook, Google und Co., wie können wir unsere Daten besser schützen? Heute im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 0800 2254 2254 oder schreiben Sie eine E-Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur heute Facebook, Google und Co. Wie können wir unsere Daten besser schützen? Und die 0800 2254 2254 hat Siegfried Huhn aus Berlin angewählt. Guten Morgen, Herr Huhn. Ja, guten Morgen. Ich habe einen Teil nicht mitbekommen. Möglicherweise hink ich jetzt hinterher. Also vorhin gab es ja einen Hörer, der sagt, er freut sich, dass es das alles gibt. Das soll es ja auch geben. Ich habe selber das Problem, dass ich denke, ich kann gar nicht entscheiden, weil ich die Informationen, die ich für eine Entscheidung brauche, nicht verstehe. Ja, also ich bin ja Laie und ich habe den Eindruck, es wird alles so verpackt, dass es wirklich keiner begreift. Ich ärgere mich persönlich, dass ich ständig irgendwelche Anfragen kriege, wo ich denke, wo kommt das her? Und ich habe Angst, egal was ich mit dem Button mache, irgendwie werde ich jetzt missbraucht. Ja, und haben Sie dann einen Vorschlag, wie Sie das lieber hätten, Herr Huhn? Ja, ich komme aus dem Bereich von Medizin und da gibt es eben auch die informierte Einwilligung als Begriff. Da arbeiten wirklich ganze Arbeitsgruppen daran, medizinische Informationen so aufzubereiten, dass der Laie es wirklich versteht. Ja. Und ich frage jetzt, ob es so etwas auch für diesen ganzen Bereich gibt, weil ich sonst... Ich habe den Eindruck, entweder ich verpasse alles oder ich werde überflutet. Sie haben hier irgendwie eine, ich weiß nicht, ob Sie bei sich noch ein Gerät anhaben oder so, aber egal, die Frage ist ja wunderbar angekommen. Vielen Dank, Herr Huhn. Und Peter Schaar wird sie beantworten. Also Es gibt im neuen europäischen Datenschutzrecht, das im Mai in Kraft tritt, die Vorgabe, dass diese Informationen in leicht verständlicher Form zu geben sind. Das ist zwar auch interpretationsbedürftig, aber ich finde, das ist schon mal ein ganz starker Fortschritt. Wenn man sich heute solche Datenschutzerklärungen durchliest, dann muss man ein Jurastudium absolviert haben, um das wirklich zu verstehen. Das ist sicherlich keine informierte Einwilligung. Das wird teilweise ja ausdrücklich genau so gemacht, damit man es nicht versteht. Das wäre in Zukunft so nicht mehr zulässig. Aber das zentrale Problem bleibt, es kann nicht sein, dass eine Einwilligung einem quasi abgepresst wird, auch in solchen Fällen, in denen ich im Grunde genommen gar keine Alternative habe. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem bei diesen marktbeherrschenden Unternehmen. Jetzt sagen Sie mal, was genau sieht da die neue europäische Datengesetzgebung vor? Also sie sieht vor, dass solche Einwilligungen zum einen verständlich sein müssen und dass sie sehr genau beschreiben müssen, was da jeweils Gegenstand dieser Einwilligung ist. Und das führt natürlich dazu, dass es nicht mehr damit getan ist, dass man da mal einen Klick macht und dann sind alle diese Klauseln, diese 50 Seiten oder so etwas akzeptiert, sondern da muss man sich dann gegebenenfalls durchklicken. Und das ist schon mal eine ziemliche aufwendige Geschichte. Und da werden viele Leute sagen, oh, dafür sollen nun meine Daten auch verwendet werden. Und wenn ich nicht einwillige, dann darf ich den Dienst nicht nutzen. Also insofern meine ich schon, dass auch die großen Unternehmen gezwungen sind, ihre Geschäftspolitik zu ändern. Marion Bierling aus München begrüße ich nun. Ich glaube, Ihre Frage geht so ein bisschen auch in die Richtung, richtig? Ganz genau, das ist eigentlich dieselbe Frage. Ich bin Mutter von einem 11-Jährigen und frage mich dann oft, warum verbiete ich ihm eigentlich, einen auf Facebook einen Account zu eröffnen? Will er nicht, er hat lieber, Instagram und ich weiß nicht, wie die alle heißen. Und ich versuche damit reinzugucken und ich verstehe ganz viel nicht. Jetzt ist meine Frage genau die, wo ist diese ganze Rechtslage für mich als Laien, der nicht aus der Juristik kommt, zu erfragen, nachzulesen in einem simplen Deutsch. Also ich habe das große Vergnügen gehabt, 20 Jahre für einen tollen Mann zu arbeiten, Gunter Sachs. Und der hat mir immer gesagt, wenn du was nicht verstehst, schau im Kinderlexikon nach. Ja. Wo kann ich diese Art Kinderlexikon finden und sagen, was sind die neuen Datenschutzrechte oder eben Pflichten für mich als User? Gibt es eine Seite, gibt es eine Kanzlei, die sowas für mich aufbereitet und für alle zugänglich macht? Danke, Frau Bierling. Die Frage geht natürlich an unseren Blogger und Autor Michael Seemann. Wo haben wir diese Plattform im Internet, Herr Seemann? Ich habe darauf leider keine Antwort, aber ich habe eine andere Anmerkung. Ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Missverständnis bei dieser Debatte um dieses Verständnis von den Prozessen, die im Hintergrund bei diesen Plattformen passiert. Ich glaube... Nein, Entschuldigung, ich möchte, das können wir alles in der zweiten Stunde noch diskutieren. Ich möchte gerne, dass Frau Bierling jetzt eine Antwort bekommt. Haben wir irgendwo im Internet eine Plattform, wo sie etwas in schlichter, einfacher Sprache lesen kann? Also, wenn Sie es mir nicht sagen können, Peter Schaar, können Sie mir das erklären? Also, sind ja auch Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Sie müssen sich doch mit solchen Sachen beschäftigen. Also, es gibt eine Webseite der Europäischen Union unter Datenschutz. Da sind so eine Fragen und Antworten. Und ich habe mir da etliche dieser Fragen und Antworten durchgelesen und ich fand es absolut verständlich. Allerdings ist es natürlich auch so, dass man diese Seite dann nochmal genau finden kann. Vielleicht kann ja Deutschlandfunk Kultur diese Seite nachher auch nochmal online schalten, diesen Link. Ich stelle den dann auch gerne zur Verfügung. Also, Frau Bierling, mehr kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Gehen Sie nach der Sendung einfach mal so eine Stunde später online bei uns, ja, deutschlandfunkkultur.de. Da können Sie die ganze Sendung natürlich nochmal nachhören. Und da gibt es dann auch einen Link zu Peter Schaar, den wir gerade gehört haben. Und der wird Ihnen im Zweifelsfall weiterhelfen, okay? Gut, vielen Dank. Wieder schönen Dank noch. Tschüss. Und heute im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, Facebook, Google und Co. Wie können wir unsere Daten besser schützen? Mit Peter Schaar, dem früheren Bundesbeauftragten für den Datenschutz, den wir eben gehört haben, und dem Blogger und Autor Michael Seemann. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 0800 2254 2254. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Facebook, Google und Co. Wie können wir unsere Daten besser schützen? Unsere Frage heute, und ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Stunde mit Michael Seemann, dem Blogger und Autor, und Peter Schaar, dem früheren Bundesbeauftragten für den Datenschutz und heute Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Mein Name ist Klaus Bokatzky. Ich freue mich auf Ihre Anrufe unter der Telefonnummer 0800 2254 2254 oder auf Ihre E-Mails an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und dort hat angesichts des derzeitigen Datenskandals bei Facebook, der aktuelle Anlass ist natürlich für unsere heutige Sendung, Detlef Möse aus Berlin was ganz Grundsätzliches geschrieben. Wenn man bei Facebook anonym bleiben will, gibt man einfach einen Fantasienamen ein, stellt kein oder nur ein Spaßfoto ein und gibt hauptsächlich erfundene, sonstige, personenbezogene Daten ein, wie es viele meiner Facebook-Freunde übrigens auch tun. Ist das, Michael Seemann, ein realistischer Weg, um dem Datenklau zu entgehen und auch dem zu entgehen, dass Facebook mit meinen Daten heftige Gewinne einscheffelt? Das würde ich nicht sagen. Also erstens, für Facebooks Geschäftsmodell ist es erstmal gar nicht so erheblich, ob es den Namen hat, den echten Namen. Wichtig ist für die eher Verhalten, das heißt, was like ich, was interessiert mich, und dafür kann sie dann trotzdem Werbung einblenden. Das heißt mit anderen Worten, Facebook kann das eigentlich relativ egal sein, ob man da den Namen anders eingibt oder nicht. Zweitens wäre ich sehr, sehr vorsichtig, sich auf diese Anonymität zu verlassen, denn da muss man sehr, sehr genau sein. Man darf zum Beispiel dann auch nicht die eigene E-Mail-Adresse zum Beispiel angeben oder irgendwie die eigene Telefonnummer oder irgendein anderes Datum, das irgendwie eine gewisse Bezug zu einem selbst hat. Man muss sozusagen alle Daten dann wirklich selbst für dieses Profil sich ausdenken, damit es keine Querreferenz gibt, weil sonst weiß Facebook sofort, wer eigentlich dahinter steht. Denn Facebook hat eine ganze Menge Daten über zum Beispiel Adressbuchbücher von anderen Leuten, wo man dann registriert ist mit der E-Mail-Adresse, und dann können Sie das dann einfach durch Zusammenführen der Daten halt trotzdem rauskriegen. Also ich glaube, man sollte sich da nicht zu viel darauf einbilden, dass man damit jetzt irgendjemandem ein Schnippchen schlägt. Peter Schaar. Also ich würde aber trotzdem sagen, auch wenn das stimmt, was Herr Seemann hier nochmal eingewandt hat, es ist nicht absolut anonym, aber es ist anonymer als die namentliche Kennzeichnung, wo dann auch noch das Geburtsdatum noch dazu abgefragt wird und auch sichtbar ist im Profil. Denn gerade in dem Fall Cambridge Analytica, um den es ja hier ging, ne, diese Wahlbeeinflussung, wurden diese Realdaten der Nutzer verwendet, um diese Informationen zu verknüpfen mit Daten außerhalb von Facebook, auch zum Beispiel aus den Wählerverzeichnissen der USA. Also insofern, ja, das ist ein Weg, aber man muss sich klar sein, das verstößt gegen die Geschäftsbedingungen von Facebook. Und jetzt begrüße ich Haro Kopzig, der die 0800 2254 2254 angewählt hat. Guten Morgen, Herr Kopzig. Guten Morgen. In die Runde auch. Hallo. Hallo, wir hören Sie alle. Ja, super. Ja, ich habe eine Frage, die im Prinzip auf einen Beitrag zurückgeht, der schon in der letzten Stunde gewesen war. Ich bin auch Lehrer. Und ich rede mit meinen Schülern auch natürlich über Datenschutz und so weiter. Und die sagen dann, ja, was ist denn schon dabei? Was ist denn schon so wichtig an meinen Daten? Was wollen die denn? Meinetwegen können die meine Daten haben. Ja. Und dann wollte ich auch schon anrufen hier in der Sendung. Und was kann ich jetzt meinen Schülern sagen? Ich sage denen immer, seid vorsichtig. Instagram, Facebook, WhatsApp, das ist im Prinzip dasselbe. Die wissen alles über euch. Und wir wissen nicht, also wie lang beispielsweise die USA unsere Freunde sind. Ja, das kann sich ja ändern. Die politischen Verhältnisse ändern sich ja andauernd und so weiter. Also seid vorsichtig. Also wenn ihr schon chatten wollt, dann nehmt wenigstens Threema oder Telegram oder irgendwas anderes außer Facebook, damit irgendwie wenigstens die Informationen irgendwie einigermaßen verteilt sind und so weiter. Und dann ruft jetzt hier ein Hörer an in der letzten Stunde, der fragt, ja, warum müssen denn meine Daten geschützt werden? Also sozusagen genau meine Frage, ja, so ganz naive Frage, warum müssen denn überhaupt die Daten geschützt werden? Und dann sagt einer der Experten, ja, weiß ich auch nicht. Finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben, geht ja nur um Werbung, so. Und da dachte ich, ich höre nicht richtig. Ja, es war nicht Peter Schaar, der das gesagt hat. Der hat sich jetzt auch gleich gemeldet und möchte etwas dazu sagen. Also ich finde das richtig, was Sie sagen, dass man da Problembewusstsein schaffen muss. Aber eines finde ich wiederum problematisch. Und ich bin zwar nicht mehr jung, kann mich aber noch recht gut daran erinnern, wie ich die Ratschläge meiner Lehrer gesehen habe. Und da gilt das, was Wolf Biermann mal irgendwann gesagt hat, was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Also je stärker der Zeigefinger erhoben wird, desto reizvoller wird das Ganze. Also insofern würde ich eher mal so ein bisschen konkreter werden. Da kann man ja mal schauen, was sieht man über die Schülerinnen und Schüler im Internet. Ne? Also das ist ja ein typisches Beispiel, wenn man mal sagt, ja, wie würdet ihr das jetzt mal sehen, wenn ich jetzt mal versuchen würde, herauszufinden, wie ihr euch da darstellt in Facebook oder anderen Social Networks, da werden sie sofort auf Widerstand stoßen, weil dann gesagt wird, ja, aber das ist meine Privatsphäre. Das heißt, man muss wirklich mal sehr deutlich machen, dass es da so eine kognitive Dissonanz gibt zwischen Kopf und Bauch, ne, und oder Handeln und Wissen. Und das muss man ein Stück aufbrechen auch, indem man es sehr konkret macht, wo da die Nachteile sind. Und zwar auch schon jetzt und nicht erst, wenn in den USA oder bei uns sich politische Verhältnisse ändern. So, und ich breche jetzt mal auf Vorurteile gegen Lehrer, weil ich hatte nämlich etliche Lehrer, auf die ich sehr gern gehört habe. Mit meiner alten Klassenlehrerin habe ich mich nämlich jetzt zu Weihnachten wieder getroffen und ihrer ganzen Familie. Und ich glaube, mit Herrn Kopzig, wenn ich sein Schüler gewesen wäre, würde ich mich in Jahrzehnten auch noch treffen, Herr Kopzig. Und deshalb würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie machen Sie das genau? Welches Schulfach ist denn überhaupt dafür da, wo wir dieses thematisieren können und wo Sie Ihre Schülerinnen und Schüler so sensibilisieren können? Ja, also ich bin Deutsch-, Kunst- und Musiklehrer und für Deutsch, also in Deutsch könnte man das eventuell machen. Und ich habe, also schön, dass Sie mich ansprechen, nochmal drauf hin. Ich habe jetzt gerade neulich den neuen Roman von Marc-Uwe Kling, Quality Land, gelesen. Das ist so ein Zukunftsroman, der im Prinzip, das fällt einem dann irgendwann relativ schnell auf, eigentlich in der Gegenwart spielt. Denn da sind, und das ist eigentlich genau das Thema dieses Romans, dass da die Informationstechnologie so weit fortgeschritten ist, dass sie bei Amazon, also das heißt da nicht Amazon, sondern irgendwie anders, gar nichts mehr bestellen müssen, sondern Amazon weiß, was man eigentlich jetzt gerne will. Und da kommen jetzt also Drohnen zu einem und bringen einem Sachen und dann, ach, oh toll. Ja, freut man sich, stimmt, wollte ich gerade. Da, da steht der Postbote vor der Tür und sagt gestern noch, dass du davon geträumt hast, dass du hier das neue Buch haben wolltest, genau, und da steht oder es. Du hast irgendwie, was weiß ich, oder du bist genau der Kandidat für dies und dies Buch oder für die und die CD oder so, oder ein Sixpack Bier kommt irgendwann auch durch. Ja, Herr Kopzig, weil es rufen so viele Hörer an, aber eins will ich unbedingt von Ihnen noch wissen als Lehrer. Ja. Wären Sie für ein Schulpflichtfach namens Medienkunde, wo sowas alles thematisiert wird? Auf jeden Fall. Denn um jetzt mal unsere Kanzlerin nochmal zu zitieren, Internet ist Neuland und es ist so. Sonst würden wir hier gar nicht so reden. Ja? Wir kennen uns noch gar nicht aus mit den Folgen, die das Internet für uns hat. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall wichtig, dass wir darüber reden. Ja. Herr Kopzig, ganz herzlichen Dank. So, und eine Frage möchte ich noch aufgreifen von dem, was Herr Kopzig eben gesagt hat. Er hat ja über verschiedene Anbieter gesprochen. Er hat gesagt, Facebook ist so gefährlich oder WhatsApp. Und es gibt andere, die sind nicht so gefährlich. Stimmen Sie dem zu, Peter Schaar? Ja, dem würde ich zustimmen. Es gibt Unterschiede, wobei das für die verschiedenen Bereiche eben durchaus sehr unterschiedlich auch ausgeprägt. Ja, dann sagen Sie uns mal, also was zum würden Sie Beispiel, empfehlen? Bei Suchmaschinen gibt es Startpage als eine Alternative, die zu Google, wo man sagen kann, da wird nicht getrackt, was ich gesucht habe. Da wird das nicht registriert. Es gibt bei Messenger-Diensten Alternativen zum Facebook-Messenger oder zu WhatsApp. Sie haben ja auch schon einige genannt, Herr Kopzig, aber zum Beispiel Signal, das ist so der Messenger, den ich nutze, wo ich auch ein gewisses Vertrauen habe, dass diese Informationen nicht gesammelt werden. Es gibt es, aber bei den Social Networks Da muss ich allerdings sagen, da gibt es bisher keine wirklich überzeugenden Alternativen zu Facebook. Das ist ein ganz großes Problem. Michael Seemann, stimmen Sie dem zu oder fallen Ihnen da auch Alternativen möglicherweise noch ein? Nee, ich stimme da weitgehend zu. Ich möchte nur tatsächlich noch mal darauf hinweisen, dass, wie gesagt, Facebook da nicht alleine ist. Ich glaube, es gibt so eine allgemein falsche Vorstellung davon, dass irgendwelche Daten gefährlicher sind als irgendwelche anderen Daten oder dass irgendwelche Social Networks gefährlicher sind als andere Social Networks. Das Problem ist, dass über Statistik, das heißt über die Korrelation, also durch das Vergleichen von Datensätzen, halt Erkenntnisse aus Daten herausgesammelt werden können, die wir vorher gar nicht wissen, dass sie da drin sind. Also ich will jetzt mal ein Beispiel nehmen. Herr Schaar hat keinen Facebook, ja, er hat aber Twitter zum Beispiel. Ich kann über Twitter, das habe ich jetzt nochmal im Vorfeld der Sendung recherchiert, kann ich eine ganze Menge Informationen über Herrn Schaar herausfinden, die ihm vielleicht auch gar nicht so bewusst sein. Beispielsweise seine Schlafzeiten sind von 2 bis 8 Uhr. Das verrate ich jetzt hier einfach mal. Stimmt das, Herr Schaar? Nein, das stimmt nicht. Das sagt aber tatsächlich das Statistik-Tool, das sozusagen seine Tweets ausgewertet hat. Ja, aber was kommt da jetzt noch alles raus über meine Gäste? Ich könnte natürlich über meine Schlafgewohnheiten sprechen, aber ich sage Ihnen mal ganz offen und auch den Hörern, dass ich schon früher wach bin. Allerdings lehne ich es ab, um 7 Uhr zu twittern. Oder also, um 6 Uhr, wie das Herr Seemann, wie Trump kommen macht. Sie bitte darauf? Haben Sie jetzt meine Schlafgewohnheiten auch noch? Weil dann gibt es keinen Kaffee hier die mehr. Die habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber tatsächlich, das sind natürlich nur Annäherungswerte. Aber so ist das in der Statistik. Das sind immer nur Wahrscheinlichkeits- und Annäherungswerte. Und das gilt auch für alle anderen Daten, die eine Relevanz haben, zum Beispiel für die Werbung. Und ich glaube tatsächlich, dass diese ganze Idee der informierten Einwilligung deswegen sehr, sehr irreführend ist. Also im Endeffekt ist die informierte Einwilligung nicht wirklich eine Information, sondern eher eine Irreführung, weil man tatsächlich ein Grundverständnis für Statistik haben muss, von Wahrscheinlichkeiten haben muss, um überhaupt annähernd zu verstehen, was Daten tun und wie Daten funktionieren und wie die Auswertung von Daten funktioniert. Gut, wenn einer das wäre dann zum Beispiel auch ein interessanter Ansatz, so zum Beispiel in so einem Medienfach, wie Sie das gerade vorgeschlagen haben, auszuführen, weil vorher wird man nicht verstehen, was dort passiert. Genau, und in diesem Medienfach sollte dann auch gelesen werden, einer meiner absoluten Lieblingspolitiker des 20. Jahrhunderts, Sir Winston Churchill, Literatur-Nobelpreisträger, der zum Thema Statistiken sinngemäß gesagt hat, ich glaube nur der Statistik, die ich selber gefälscht habe. Facebook, Google und Co., wie können wir unsere Daten besser schützen? Heute unsere Frage. Und vor der Musik, die wir eben gehört haben, Solid Man, wollten wir noch mal ein bisschen, haben wir angesprochen, Schlafgewohnheiten, wo unser einer Gast Michael Seemann, der Blogger und Autor bei Twitter, Daten hat herausgefunden, so habe ich es jedenfalls verstanden, über den zweiten Gast, Peter Schaar, den früheren Bundesbeauftragten für den Datenschutz, seine Schlafgewohnheiten. Damit es da keine Missverständnisse gibt. Was verbirgt sich jetzt genau dahinter, Michael Seemann? Das ist eine sogenannte statistische Auswertung. Das heißt, dieses Tool, das ich verwendet habe, hat sich die ganzen Tweets von Herrn Schaar einfach mal reingezogen und hat geschaut, wann twittert Herr Schaar, und festgestellt, dass öfters der letzte Tweet sozusagen um 2 Uhr nachts passiert und der erste Tweet ungefähr so ab 8 Uhr morgens, und daraus geschlossen, dass Herr Schaar von 2 bis 8 Uhr schläft. Und das ist nicht völlig falsch, das ist aber auch nicht völlig richtig, wie Herr Schaar das gesagt hat, aber das spielt keine Rolle, denn bei all diesen statistischen Verfahren geht es nicht wirklich darum, eine hundertprozentig konkrete Aussage darüber zu machen, sondern nur annäherungsweise. Das heißt also, Wahrscheinlichkeiten zu errechnen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Schaar ab 8 Uhr wach ist, ist sehr, sehr hoch, als wenn er es sozusagen vor 8 ist. Und das ist im Endeffekt so, wie auch die gesamte Facebook-Werbung und die gesamte Werbeindustrie auch funktioniert. Und das ist eine falsche Vorstellung, die wir uns immer machen, dass wir sagen, okay, ich bin, Michael Seemann und ich bin männlich und ich wohne in Berlin und deswegen wird mir voll und Werbung angezeigt. Nein, es geht tatsächlich, und deswegen wird jetzt auch jede Werbung total passend passieren, sondern es geht immer nur um Wahrscheinlichkeitserhöhungen, und tatsächlich interessiert es den Werbetreibenden kaum, wenn mich tatsächlich diese Werbung nicht interessiert, sondern im Endeffekt wollen sie nur auf eine große Masse gesehen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, und dabei braucht es keine Präzision, ja, sondern tatsächlich immer nur ein bisschen erhöhte Wahrscheinlichkeit. So, und das haben Sie herausgefunden mit einem Tool. Sagen Sie doch jetzt mal im absoluten Laien, was ist ein Tool jetzt? Das ist sozusagen ein Programm, das eben über die sogenannte Programmierschnittstelle, das hatten wir jetzt gerade schon bei Cambridge Analytica, ja, das ist dasselbe, das gibt es auch für Twitter. Okay. Und damit kann man eben extern diese Daten rausziehen. Das gibt es bei Twitter und das ist noch viel offener als bei Facebook. Okay, Peter Schaar, Sie haben jetzt gleich signalisiert, dass Sie was sagen wollen. Kommt jetzt auf Ihre Schlafgewohnheiten? Nein, dazu will ich gar nicht sagen. Nein, das Gut, Entscheidende schade. Ist doch, dass diese Tools eben nicht nur verwendet werden, um uns irgendwie passgerechte Werbung zuzusenden. Da muss man sagen, naja gut, das muss mich nicht wirklich beunruhigen. Das Problem ist, dass dieselben Methoden verwendet werden, um unsere Kreditwürdigkeit zu beurteilen. Dass Polizeibehörden zunehmend dazu übergehen, sowas auszuwerten, um die Gefährlichkeit von Personen zu beurteilen. Dass Geheimdienste auch dieselben Methoden benutzen. Das heißt, hier werden hinter dem Rücken gegebenenfalls Auswertungen gefahren, auch unter Verwendung von Daten, die nicht öffentlich zugänglich sind. Was Herr Seemann gemacht hat, ist ja das auszuwerten, was ich im Grunde selber preisgegeben habe, dadurch, dass ich Twitter getwittert habe. Aber es gibt natürlich sehr viel mehr Daten, die Facebook, Twitter und andere Unternehmen kennen. So, Holger Piel bei Ihnen, Holger Piel aus Gütersloh, der die 0800 2254 2254 gewählt hat. Entschuldigt mich erstmal, dass Sie schrecklich lange warten mussten. Aber es geht ja lebhaft zu in der Sendung, wie Sie gehört haben. Und jetzt sind Sie aber dran. Holger Piel, ja. Bitte. Guten Morgen erstmal. Schönen guten Morgen nach Berlin. Kein Problem, dass ich länger warten musste. Ich wollte nochmal auf die Öffentlich-Rechtlichen in Verbindung mit Facebook und den sozialen Medien kommen. Wenn ich so Radio höre oder Fernsehen gucke, sei es jetzt die ARD oder das ZDF oder hier in NRW der WDR, dann stelle ich fest, es gibt ja unheimlich viele Sendungen, wo man sich als Zuschauer dran beteiligen kann, sei es mit Wortbeiträgen oder auch Bildern und Videos etc. Ich stelle aber immer mehr fest, dass fast nur noch Kommentare via Facebook gezeigt werden oder Bilder via Facebook. Wenn ich jetzt meinetwegen die Sendung Ihre Meinung sehe, da wird zu Anfang immer gesagt, Sie können sich daran beteiligen, indem Sie auf unsere Facebook-Seite was kommentieren oder uns via Twitter einen Kommentar, einen Tweet hinterlassen. Diese ehemalige E-Mail-Option wird leider gar nicht mehr gegeben. Ich finde, dass sich die öffentlich-rechtlichen zunehmend auf Kommentare via Twitter oder Facebook konzentrieren, finde ich schade und ich finde das auch in einer gewissen Hinsicht auch diskriminierend bei den Leuten, die nicht bei Facebook sein wollen und nicht twittern wollen. Ich im Übrigen auch nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch einen technischen Aspekt hat, dass man heute im Zeiten von Tablet, ich meine, die vielen Moderatoren haben heute in den Sendungen meistens ein Tablet an der Hand, dann zeigt man lieber mal eben schnell einen Tweet oder einen Kommentar via Facebook oder ein Bild via Facebook, was man dann schneller in der Sendung hat. Ich finde es einfach bedauerlich und sehr, sehr schade. Aber bei uns, lieber Piel, können Sie auf jeden Fall noch E-Mails schicken. Etwa an unsere Sendung, ganz herzlichen Dank, als Gute nach Gütersloh. Etwa die E-Mail, die geschickt hat an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Bodo und Anke Klutter fragen, in welchem Kontext steht Kartenzahlung bei einer großen Handelskette, in Klammern hier Karstadt wird genannt, mit Werbung für den gekauften oder ähnlichen Artikel in Zusammenhang? Ich bin Barzahler und hatte einmal nicht genügend Bargeld dabei und musste dann noch mit EC-Karte bezahlen. Einen Tag später bekam ich Werbung auf meinem Rechner für den gekauften Artikel der Marke. Michael Seemann, wie kann sowas funktionieren? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, in den allermeisten Fällen sind solche Sachen einfach Zufall. Ich glaube, zum Beispiel bei der EC-Kartenzahlung wird zum Beispiel keine Produktdetails mit registriert, sondern tatsächlich nur, dass Betrag X von Konto X nach von Karstadt abgebucht worden ist. Bei Kreditkarten glaube ich, dass da zum Beispiel mehr Daten fließen, also auch über Produktdetails und dass Kreditkarten auch sehr, sehr viel offener mit diesen Daten auch Handel betreiben, Kreditkartenunternehmen. Ich würde jetzt da nicht so viel voreilige Schlüsse jedenfalls ziehen. Okay, Peter Schaar, ganz also kurz. Es kann natürlich auch eine Verknüpfung mit dem wahren Wirtschaftssystem stattgefunden haben. Und wenn man da zum Beispiel eine Kundenkarte hat, dann könnten diese Informationen auch verwendet worden sein. Aha, genau. Okay, Bernadette Born aus Düsseldorf hat die 0800-2254-2254 angewählt. Guten Morgen, Frau Born. Ja, schönen guten Morgen. Ich mache mal das Radio aus, das hört sich ganz schrecklich genau. an. Genau, das Radio hört sich nicht schrecklich an, nur der Hall hört sich schrecklich an. Ja, und zwar habe ich eine Frage. Ich arbeite in einer Firma und habe mit Facebook und Computer und so überhaupt gar nichts zu tun. Ne? Also ich möchte das nicht, möchte auch nicht reingestellt werden. Und jetzt ist nächste Woche Mittwoch ist so ein Shooting. Das heißt, die ganzen Mitarbeiter werden fotografiert und dann ins Netz gestellt. Und da wollte ich wissen, ob ich das machen muss oder nicht. Peter Schaar, das ist nun ganz herzlichen Dank, Frau Born. Das ist nun wirklich die Frage an den früheren Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Also in Facebook müssen Sie auf gar keinen Fall akzeptieren, dass Sie Ihre Daten da eingestellt werden. Ja, fragen wir mal, wo soll das denn genau eingestellt werden, Frau Born? Das soll also auf jeden Fall erstmal auf diese Apothekenseitung, aber letztendlich bin ich ja, wenn man googelt, bin ich ja auch im Netz und das möchte ich einfach nicht. Also okay. Grundsätzlich gilt auch hier, dass man ein Entscheidungsrecht hat und dass der Arbeitgeber grundsätzlich nicht gegen den Willen des Betroffenen dieses Foto ins Netz stellen darf. Es gibt ein paar Ausnahmen, Unternehmensleitungen, Pressesprecher und Leute, die im Netz aktiv sind und das sozusagen den Beruf ausmacht, die müssen das gegebenenfalls akzeptieren, aber der normale Arbeitnehmer muss das nicht akzeptieren und deshalb würde ich Sie bitten, sich dann gegebenenfalls an die zuständige Datenschutzbehörde zu wenden. Und wo ist die genau, wenn es um Düsseldorf geht? Düsseldorf? In Düsseldorf. Okay. Ne? An die dortige Landesbeauftragte für den Datenschutz. Wenn Sie da einfach mal gucken, Frau Born, Landesbeauftragte für den Datenschutz in Düsseldorf. Alles klar? Ja. Okay, aber ich kann das ja sagen. Ich sage einfach, ich habe bei Ihnen angerufen. Können Sie auch sagen. Und Sie haben mir das auch so gesagt, dass ich das nicht machen muss. Der frühere Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Aber die Datenschutzbehörde ist vielleicht doch der bessere Ansprechpartner, weil die dann auch mit ihrem Arbeitgeber gegebenenfalls sprechen können, wenn sie das wollen, dass die das machen. Ich kann das ja erstmal so anführen, ne? Sage ich jetzt mal. Gerne, dann werde ich ja so reagieren. Ne? Okay, ja. Frau Born, viel Glück, okay, also viel Glück dabei. Jedenfalls haben Sie mir schon mal sehr geholfen. Danke, tschüss. Ja. Irgendwo angerufen, aber das hat mir auf dem Herz gelegen. Rufen Sie wieder an in unserer Sendung. Tschüss, Wochenende. Das heißt also, Frau Born kann wirklich ein Recht am eigenen Bild geltend machen, wie das jeder ganz normale Mensch hat, mit Ausnahme von, wie das ja medienrechtlich dann heißt, den relativen und absoluten Personen der Zeitgeschichte. Aber jetzt würde mich mal interessieren, wie oft kommen denn dann Arbeitgeber möglicherweise auch in so einen Konflikt irgendwie, wo sie denken, ja Gott, na, mein Chef ist ja auch nicht begeistert, wenn ich jetzt sage, ich mache da nicht mit. Also genau das ist ein ganz großes Problem. Die Einwilligung ist im Arbeitsleben eine hochproblematische Angelegenheit. Und sie jedenfalls in den wirklich entscheidenden Fragen muss man dann danach gehen, ist es wirklich erforderlich, ist es gesetzlich vorgegeben, dass die Daten im Arbeitsverhältnis verarbeitet werden und nur im Ausnahmefall kann man dann nochmal auf die Einwilligung setzen. Dieses wäre gegebenenfalls so ein Punkt, wenn man wirklich eine freie Entscheidung hat. Das ist nämlich immer die Voraussetzung dafür, dass so etwas zulässig ist. Wenn da Zwang ausgeübt wird oder faktischer Zwang auch nur, dann ist das nicht in Ordnung. Sagt Peter Schaar, der frühere Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Heute gemeinsam unser Gast mit dem Blogger und Autor Michael Seemann. Und die Frage, die wir uns und Ihnen heute stellen, Facebook, Google und Co., wie können wir unsere Daten besser schützen? Im Gespräch. Wie wir unsere Daten besser schützen können, fragen wir heute angesichts des Facebook-Skandals. Es hat auch leise Kritik schon gegeben, zumindest in einer E-Mail, ob wir nicht mit dem Verweis auf die jeweiligen Facebook-Seiten auch kostenlos Werbung für ein riesiges börsennotiertes Unternehmen machen. Im Moment ist es natürlich, wenn wir Facebook jetzt ja auch immer im Titel der heutigen Sendung nennen, weil Facebook nun mal der aktuelle Anlass für all das ist, worüber wir reden. Und wir sprechen natürlich auch immer über andere Unternehmen, im Übrigen auch wenn die anders heißen, teilweise dann auch Facebook gehören, Peter Schaar, richtig? Facebook hat sich ja inzwischen auch über die ganze Welt, was andere Unternehmen angeht, krallenartig verbreitet. Das ist richtig. Facebook kauft systematisch erfolgreiche oder erfolgsversprechende Unternehmen auf. Und insofern ist es dann manchmal so, dass jemand sagt, ich trete jetzt aus Facebook aus, aber WhatsApp nutze ich weiter. Und einem ist dann nicht so ganz klar, dass man dann nach wie vor bei Facebook ist oder bei Fotodiensten, da gibt es das Vergleichbare und Ähnliches. Also das heißt, es ist nicht so ganz einfach, dieser Facebook-Welt zu entkommen, und diese Einschließung ist ein riesiges Problem, und da muss man dann eben auch vielleicht als Gesetzgeber besser hingucken. Uwe Schwarzwälder begrüße ich nun, der auch schon ziemlich lange wartet. Ich bitte auch hier um Entschuldigung. Herr Schwarzwälder, jetzt haben Sie das Wort. Ja, schönen guten Morgen erstmal nach Berlin. Morgen. Die Wartezeit hat sich dergestalt gelohnt, weil tatsächlich schon einige Punkte genannt worden sind, gerade insbesondere auch von einem Berufskollegen, der schon angerufen hat, der Herr Kopfig, der auch Lehrer ist und ich selber eben auch als Lehrer tätig bin. Ich bin hier in Leipzig jetzt Lehrer in Sachsen. Ich war vorher schon Lehrer im Bereich der Informationstechnologie in Bayern für 6 Jahre lang. Und ich habe eigentlich einen grundsätzlichen Punkt, den ich noch einmal aufgreifen möchte, nämlich den, den der Herr Seemann angeführt hat, dass man unter Umständen hier auf die Falschen losgeht. Also, dass man hier die Unternehmen, die diese Dienstleistung erbringen, dass Kommunikation möglich ist, eben angeht und diesen Unternehmen eben jetzt, ich möchte es mal salopp formulieren, Stress bereitet, weil dort Daten in die falschen Hände geraten. Grundsätzlich denke ich mal, ist es doch eher so, vielleicht vergleichbar mit einem hinkenden Beispiel, dass Leute die Post benutzen, um Postkarten hin und her zu schicken. Und sie schreiben auf diese Postkarten natürlich persönliche Dinge drauf, die dann eigentlich an den Empfänger gerichtet sind. Und jetzt wird die Post als Unternehmen belangt dafür, dass ein Dritter, vielleicht der Postbote oder jemand, der diese Karte zufällig gerade mal von einem Tisch auf einen anderen legt, diese Daten liest und auswertet. Mir ist sehr bewusst, dass das ein sehr hinkender Vergleich ist. Aber das Problem ist halt so, wenn man heute Informationstechnologie nutzen möchte, dann muss man zwangsläufig digitale Medien nutzen. Und diese digitalen Medien haben, das wurde auch schon vom Herrn Seemann angesprochen, statistische Auswertungsmethoden, die uns allen gar nicht bewusst sind. Das heißt, wenn jetzt der Postbote meine Karte liest, hat das sicherlich eine andere Tragweite. Genau, weil ich wusste doch früher, Schwarzwälder, immer, wenn ich eine Postkarte bekomme, dass der Briefträger, die im Zweifelsfall, wenn er nichts anderes zu tun hatte, die gelesen hat. Aber wenn er die kopieren würde und wenn er diese Kopien zusammenfügen würde in einer riesigen Datenbank, dann hat das eine ganz andere Qualität. Und genau darum geht's hier. Und in dem Falle würde er sich im Übrigen auch strafbar machen. Bei Facebook ist es anders. Facebook unterliegt nicht dem Fernmeldegeheimnis. Warum nicht, kann man fragen. Sollte sich vielleicht mal ändern. Und Facebook sammelt auch sehr viele Daten, von denen ich gar nicht mir gar nicht bewusst ist, dass sie von mir stammen, beziehungsweise dass ich sie Facebook gegenüber preisgegeben habe. Das heißt, Facebook hat, was so die juristische Konstruktion angeht, auch so einen Sonderstatus, der überhaupt noch nicht bei uns richtig juristisch erfasst ist. So ist es. So ist es. Das ist ein Telemediendienst, wie wir in Deutschland sagen. Und dafür gibt es nicht besonders passende Vorschriften. Und dann wird das aber Zeit, dass es wird genau darüber diskutiert, das Fernmeldegeheimnis zum Beispiel auf diese sogenannten Messenger-Dienste jetzt endlich zu erstrecken. Ich finde, das ist überfällig, dass bei WhatsApp, Signal und auch beim Facebook Messenger genau dieses Fernmeldegeheimnis gilt, dass wir bei der Post, bei SMS, da ist es das Telekommunikationsgeheimnis, auch schon haben. Uwe Schwarzwälder, Sie sind jetzt weiter dran. Das ist eigentlich auch das Ziel, oder das wäre auch das Ziel meiner Frage gewesen. Der Herr Schaar hat mir das jetzt im Grunde ein bisschen vorweggenommen. Denn Fakt ist doch, wenn Postkarten ausgetauscht werden, solange es diese Postkarten schon gibt, war das jedem klar, dass er eigentlich öffentlich richtig, das ist der Unterschied. Daten zu Preis gibt. Aber heute ist es eben so, wie ja auch schon oft angeklungen ist, man bekommt einen Hinweis auf die AGBs, man kann die auch aufrufen, das sind ellenlange Texte, die gezeigt werden. Eine andere Anruferin hat schon gesagt, wo kann ich das denn mal nachlesen, sodass ich das verstehe und dass das nicht 3 Kilometer lang ist und sowas. Das ist eigentlich genau der Punkt. Das heißt, wäre es denn nicht eigentlich sinnvoller, Aufklärung in dem Bereich wirklich früh auch zu betreiben und dann eventuell zu prüfen, ob es nicht solche Automatismen geben sollte, wie das zum Beispiel die Postkarte in ein Kuvert gepackt wird, also jetzt bildlich gesprochen, bei den digitalen Diensten und dann übermittelt wird, sodass nur wirklich der, der diese Postkarte auch wieder bekommt, auspackt und lesen kann. Technisch sind wir dazu ja in der Lage. Und das ist auch etwas, Sie hatten vorhin den Herrn Kopfig gefragt. Ihren Berufskollegen, der auch Lehrer ist, genauso wie Sie Lehrer sind. Ich unterrichte Informatik und ich finde, genau das ist das Fach, das es heute auch in allen Schulformen gibt, in denen diese, Sie selber hatten vorhin Medienkunde oder Mediumkunde. Medienkunde. Als Stichwort geführt, aber wir haben eigentlich dieses Medium schon. Den einzigen Knackpunkt, den wir da haben, ist, Lehrpläne sind Ländersache. Das heißt, wenn, dann müsste es in allen Ländern einheitlich irgendwo einen Hinweis geben, dass man gerade diese Thematik dort aufgreift und dass man auch dort schon den Jugendlichen eben eine Sensibilisierung angedeihen lässt, dass sie dort eigene Daten preisgeben und dass eben aufgrund der Verfügbarkeit und der Zugriffsmöglichkeit der digitalen Daten ein ganz anderer Horizont sich heute erschließt, als es früher eben diese Postkarte war. Ja, Sie rufen jetzt aus welchem Bundesland an, Herr Schwarzwälder? Ich rufe jetzt aus Sachsen an, also genau genommen aus Leipzig. Und wie gesagt, ich kenne aber auch die bayerischen Gegebenheiten sehr gut. Ich war dort, bevor ich nach Leipzig umgezogen bin, 6 Jahre lang Lehrer für Fachinformatik. Ich habe jetzt eine Frage, Ich habe jetzt eine Frage an Sie. Nämlich, die beruht auf einer E-Mail, die Matthias Förtsch aus Mössing geschrieben hat. Genau jetzt in die Themenecke, die wir beide jetzt hier gerade drauf haben. Matthias Förtsch schreibt, meines Wissens ist es nach aktueller Lage nicht möglich, mit privaten Handys der Schülerinnen und Schüler zu recherchieren, geschweige denn in der Schule ihre Netzaktivitäten anzuschauen, nämlich wegen personenbezogenen Daten. Hier verhindert das Grundrecht auf Datenschutz das Grundrecht auf zeitgemäße Bildung. Haben Sie... Das ist grundsätzlich richtig, das ist aber keine gesetzliche Vorgabe. Wir haben gerade an der Schule, an der ich tätig bin, gerade ein Projekt abgeschlossen, wo wir den Schülern explizit erlaubt haben, für einen gewissen Zeitraum, das waren ein paar Monate, ihre privaten Geräte, auch die Handys, zu nutzen. Es wurde bei uns so geregelt, dass es, wenn es im Unterricht geschieht, auf Ansage des Lehrers geschieht, dass der eben zum Beispiel einen Auftrag gibt und sagt, okay, wir recherchieren jetzt irgendeine Information, das kann in Deutsch passieren, war auch schon der Kollege vorhin dran, der gesagt hat, es gibt dann eben zu Titeln oder solchen oder Autoren die Möglichkeit zu recherchieren und natürlich auch in technisch bezogenen Unterrichtsfächern und natürlich auch in Informatik. Und wir haben da den Schülern erlaubt, ihre eigenen Geräte zu nutzen und damit auch Informationen zu holen. Das ist im Prinzip nur das Pendant, die Vorbereitung auf die Geschichte Bring Your Own Device, was heute halt Firmen auch eben anstreben, wo die Leute sagen, die Leute sollen mit ihren vertrauten Geräten, mit denen sie gut umgehen können, eben diese Informationen beschaffen. Okay, Herr Schwarzwälder, ganz herzlichen Dank. Alles Gute nach Sachsen. Und jetzt begrüße ich Christoph Wickert. Guten Morgen, Herr Wickert. Guten Morgen. Es kam ja hier jetzt schon mehrere Male die Frage nach den Geschäftsbedingungen, wie man die denn überhaupt verstehen soll. Und da wollte ich Sie auf ein Projekt aufmerksam machen, das sich Terms of Service Didn't Read, also so viel wie Geschäftsbedingungen habe ich nicht gelesen, nennt. Das ist im Internet unter der Adresse tosdr.org zu erreichen. Und da werden halt die Geschäftsbedingungen populärer Online-Dienste wie beispielsweise Facebook oder Google übersichtlich aufbereitet mit Schulnoten von A bis E, amerikanisches System. Bei Facebook ist ziemlich viel grün, bei der Wikipedia umgekehrt. Bei Facebook ist ziemlich viel rot, bei der Wikipedia ziemlich viel grün. Und das ist eine sehr hilfreiche Sache. Das ist ein kollaboratives Projekt, wo jeder halt mithelfen kann. Wer steckt dahinter? Ursprünglich ist das 2012 gegründet worden aus dem Umfeld des Chaos Communication, Chaos Computer Club. Also 2011 gab es ein Chaos Communication Camp hier in Berlin. Und daraufhin ist das zusammen mit einer anderen Gruppe, die sich Unhosted nennt, das ist eine Gruppe, die sich für mehr Privatsphäre im Internet einsetzt, ins Leben gerufen worden. Und habe ich mir das jetzt richtig notiert? tosdr.org. Genau, tosdr.org. Also im zivilen Alphabet Theodor, Otto, Siegfried, Dietrich, Richard.org. Ja, im NATO-Alphabet Tengo, Oskar, sierradeltaromeo.org. Okay. Richtig. Und das empfehlen Sie unbedingt? Das empfehle ich unbedingt. Es gibt auch noch eine Browser-Erweiterung, die Sie in Browsern wie Firefox oder so installieren können. Und wenn Sie dann das nächste Mal auf eine Seite gehen, um sich zu registrieren, kriegen Sie automatisch die Nutzungsbedingungen erklärt, beziehungsweise kriegen Hinweise, wo die, die Fallstricke lauern und wo man genauer hingucken muss. Ganz herzlichen Dank, Christoph Wickert nach Berlin. Facebook, Google und Co., wie können wir unsere Daten besser schützen? Heute mit dem Blogger und Autor Michael Seemann und dem früheren Bundesbeauftragten für den Datenschutz Peter Schaar. Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur heute die Frage, wie können wir unsere Daten schützen angesichts des aktuellen Facebook-Skandals, und die 0800 225 4224 hat Marianne Klockner angewählt. Guten Morgen, Frau Klockner. Ja, guten Morgen. Soll ich schon loslegen? Ja? Legen Sie los, bitte. Also ich mache es ganz schnell, weil es, glaube ich, ja auch bald zu Ende. Gell? Also ich habe, als jetzt da diese, die SPD hat ja so ein Online-Portal gestartet, um Mitglieder zu werben, um gegen die Große Koalition auch eventuell, also mehr Mitglieder zu haben, die gegen die Große Koalition. Ja, die Jusos, Jusos haben das gemacht. Die Jusos, genau. Also Kevin Kühnert. Genau, danke. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Macht ja, nichts. Naja, auf alle Fälle, also ich bin von meiner Familie, Väter gesagt, schon SPD geprägt gewesen. Da dachte ich, gut, trittst in die SPD ein, habe mich da online beworben und dann kam ich auch die Bestätigung und gut, dann, ich glaube, 2 oder 3 Wochen später bekam ich so eine kurze Online-Nachricht. Also mir wird der Zutritt in die SPD verwehrt mit der Begründung, also mein Facebook-Account sei durchgeguckt worden, also wie sagt man dann, Screenshot oder wie heißt es irgendwie, ich weiß gar nicht bis heute, was das ist. Also es wurde mir so mitgeteilt von den Bezirks- oder Regionalvorsitzenden hier, die haben ja dann die Entscheidungsgewalt, wer aufgenommen werden kann. Also es war hier Südende und ich war erstmal baff und dann rief ich an, bei der SPD in der Hauptgeschäftsstelle. Wo ist das, von wo aus rufen Sie jetzt an? Ich bin in Berlin. Berlin, okay. Genau. Naja, auf alle Fälle habe ich dann angerufen oder ich weiß nicht, ob das jetzt im Willy-Brandt-Haus war oder auf einer hat dann gesagt, das ist uns ja gar nicht bekannt, dass wir einen Screenshot machen auf Facebook. Und also die wollten Sie nicht nehmen, weil Sie bei Facebook was über Sie ermittelt hatten und das passt jetzt nicht mit der SPD zusammen und deshalb sollten Sie nicht SPD-Mitglied werden. Genau, so hat er das geschrieben. Er hat gesagt, meine Werte würden eher gegensätzlich sein und dann habe ich nochmal irgendwie was... Also richtig im E-Mail zurückreagiert. Gut, ich hätte die Möglichkeit gehabt, Einspruch einzulegen. Das hat er mir mitgeteilt. Ich habe dann auch nochmal mit dem Bezirksvorstand, glaube ich, hier gesprochen, in Steglitz. Und der sagte, ja, das ist ihm ja gar nicht bekannt und er wird mit dem sprechen und so. Und aber ich habe dann... Ja, was ist dann dabei rumgekommen, Frau Klöckner? Sind Sie nun Mitglied der SPD geworden oder... Nein, nicht. Also ich habe die Mitgliedsbeiträge wurden gleich abgebucht. Ich sage, wie kann das sein? Ich meine, man empfindet das ja als Bestätigung. Man kriegt die Eintrittserklärung. Ja, bei uns ist die Möglichkeit, dass man noch 6 Wochen, nachdem sich ein Mitglied beworben hat, ich glaube 6 oder 4 Wochen, weiß es jetzt nicht genau, kann praktisch derjenige, der in dem Bezirk verantwortlich ist für die Mitgliederaufnahme, kann dagegen stimmen. Und dann hat man ihm die Möglichkeit, Anspruch einzulegen. Aber das habe ich dann nicht gemacht. Ich war einfach total verärgert und habe gedacht, was soll denn das? Und so ein Screenshot. Und ich kam mir vor, wirklich so, ja, fast so. Der gläserne Mensch. Ja, also ich dachte, was ist denn das? Und ja, ich meine, natürlich habe ich manchmal Sachen, die vielleicht nicht jedem passen. Aber wenn ich auf Facebook gucke, was Leute da manchmal posten, da ist, bin ich wirklich wahrscheinlich relativ harmlos dagegen. Auf alle Fälle war das wirklich, ja. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, ja. Und vor allen Dingen dieser Screenshot. Ich weiß bis heute nicht genau, was ein Screenshot ist. Okay, das wird jetzt beantwortet von unseren Experten. Ganz herzlichen Dank, Frau Klockner. Was ist ein Screenshot? Michael Seemann. Also ich weiß nicht so richtig, worum es da jetzt in dem Fall geht. Und ich würde jetzt mal sagen, es geht nicht wirklich um einen Screenshot, sondern eher so um Screening. Also das heißt so okay, ein was, oberflächliches... Also erstmal, was ist ein Screenshot und was ist Screening? Ein Screenshot ist sozusagen so eine Art Foto von dem aktuellen Bildschirminhalt. Okay. Ne? Also das heißt, ein digitales Foto von einem aktuellen Bildschirminhalt. Wo ich glaube, auf der Tastatur irgendwas drücken muss und dann wird mein Bildschirm fotografiert und ich kann das dann weiterleiten digital. So, und wahrscheinlich meinte jetzt Frau Klockner das Screening. Und was ist das? Ja, das kann natürlich alles Mögliche sein. Das heißt also einfach ein oberflächlicher Blick über das Facebook-Profil. Ne? Also wahrscheinlich hat irgendjemand sich einfach das Facebook-Profil von der Frau Klöckner angeschaut und hat sich an irgendetwas gestört. Das kann, würde ich jetzt mal so sagen, dass das passiert ist. Peter Schaffer, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sowas hören? Also erstmal hat derjenige, der das gemacht hat, gegen die Bestimmungen, die internen Bestimmungen von Facebook verstoßen, weil Facebook ganz klar sagt, sowas darf nicht sein, aber trotzdem findet es statt. Genau dasselbe machen. Und das würde dann die Sozialdemokratische Partei Deutschlands machen. Wenn das tatsächlich der Wahrheit entspricht, was dort gesagt wurde. Ja, gehe ich mal davon aus, dass Frau Klöckner uns hier nicht belogen hat. Wenn das so geschehen ist, dann ist das in der Tat auch ein Fall, wo man sich fragen muss, ist das zulässig gewesen? Und nach den internen Regeln, die Facebook hat, wäre es meines Wissens nicht zulässig. Es ist möglicherweise auch ein Datenschutzverstoß, weil Facebook ja als soziales Netzwerk gesehen wird, wo man mehr intern sich verhält. Aber es ist natürlich auch ein politisches Medium und Arbeitgeber tun das im Übrigen auch. Wenn sie sich um eine Stelle bewerben, dann müssen sie damit rechnen, dass alles, was über sie verfügbar ist in Twitter, Facebook oder sonst im Internet, auch ausgewertet wird, selbst wenn das, sage ich mal, datenschutzrechtlich in der Grauzone stattfindet. Also hätte Frau Klöckner da unter Umständen die Möglichkeit, sich an den Berliner Landesdatenschutzbeauftragten zu wenden? Könnte sie sicherlich machen, um das überprüfen zu lassen. Frau Klöckner, haben Sie daran schon mal gedacht? Ja, also ich habe mich natürlich da drüber, ich war schon ziemlich wütend und dann habe ich auch gedacht, dass es wirklich so eine ausspionierende Privatsphäre, das erinnert mich ja wirklich an, kann man jetzt sagen, Stasi-Methoden. Naja, aber auf der anderen Seite haben Sie es natürlich damit zu tun, dass dort auch nur das sichtbar ist, was über Sie öffentlich verfügbar genau, ist. Genau, Sie haben es ja selber. Sie haben es ja selber. Ich will das nicht entschuldigen oder runterspielen, aber es ist natürlich immer so, dass alles, was Sie reinstellen ins Netz, auch andere lesen können. Gut. Und vielleicht nicht nur diejenigen, von denen Sie es wollen, dass Sie es lesen. Ja. Frau Klöckner, erstmal ganz herzlichen Dank für die Anregung. Und jetzt schaffen wir es hoffentlich noch Antonia Krause, weil die Nachrichten nähern sich. Frau Krause, ganz kurz bitte, jetzt muss ich bitten. Ja, ganz kurz bin ich gewohnt. Ich kenne Zeitdruck, ich kenne Suboptimal, ich kenne auch kognitive Dissonanz und Korrelation von Daten. Und jetzt einfach nur kurz. Ein Datenträger. Die kurze Frage, wie stelle ich denn jetzt meine unsicher gewordene rechts- und informationstechnische Lage wieder her? Ich habe gelesen, bei Mimikama eingetragener Verein, ich könnte Rechte wieder entziehen, ich könnte auch Facebook dazu auffordern und dringlich bitten, vielleicht ist es schon seit vor 3 Jahren, weil Herr Schaar hat mich aufgeklärt, ich bin 3 Jahre hinterher, das wusste ich noch nicht, sämtliche Rechte zu entziehen, die ich unfreiwillig, unwissentlich accidentally eingeräumt habe. Okay, darf ich die Fragen gleich weitergeben an unsere Gäste, Frau Krause? Ja? Sehr gerne. Danke. Ja, so, wie können Sie, Michael Seemann, wie kann Frau Krause ihre Rechte entziehen und dann ihre Privatsphäre wieder so ein bisschen herstellen? Also Facebook sagt, dass man die Daten dort effektiv löschen kann. Es gibt dort eine ganze Menge Leute, die haben dort berechtigte Zweifel, denke ich. Aber das wäre erstmal der erste Punkt, dass man erstmal hingeht zu Facebook und seine Daten löscht, wenn man sie gelöscht haben. Also Frau Krause, kann Facebook wirklich bei Facebook ihre Rechte wieder einfordern und die Rechte, die sie an Facebook abgegeben hat, Facebook entziehen? Ich denke mal, wenn die Daten gelöscht sind, ist das passiert, aber das weiß vielleicht Herr Schaar besser. Herr Schaar. Also grundsätzlich hat man einen Anspruch auf Löschung und Facebook hatte das früher sehr schwer gemacht. Jetzt ist es etwas leichter geworden und ich denke, mit dem Facebook-Austritt wird nach einem gewissen Nachlauf, nach etwa einem Monat, auch das gelöscht, was über Sie dort vorhanden ist. Wenn Sie daran Zweifel haben, können Sie da auch noch einmal nachhaken bei den Datenschutzbehörden. So, und jetzt natürlich mal die abschließende Frage. Haben wir überhaupt heutzutage noch Privatsphäre? Gibt es das? Kann es das überhaupt noch geben? Ganz kurz, Michael Seemann. Das ist natürlich eine schwer zu beantwortende Frage. Hier kommt darauf an, wie man Privatsphäre, was ein sehr abstrakter Begriff ist, wie man den definieren möchte. Das Recht definiert ihn als informationelle Selbstbestimmung. Und ich glaube tatsächlich, dass diese informationelle Selbstbestimmung in den allermeisten Fällen wir alle nicht wirklich haben. Wir sind nicht wirklich selbstbestimmt, was den Verlauf unserer Daten angeht, was der Ausdruck unserer Daten angeht. Und selbst wenn wir es versuchen wollten, würde es nicht funktionieren. Ich glaube aber, dass Privatsphäre in allererster Linie wirklich etwas Gefühltes ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Herr Schaar halt auf Twitter ist, aber nicht auf Facebook, weil er das Gefühl hat, dass Twitter öffentlicher ist als Facebook, obwohl man natürlich auch bei Facebook alles öffentlich machen kann. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages ist es nur ein Gefühl. Und ich glaube, das, was wo Facebook dran gescheitert ist, dass es immer ein Gefühl von Privatheit versucht hat zu suggerieren und daran scheitert. Danke, Michael Seemann. In unserer nächsten Sendung, Sie sind schon das zweite Mal hier gewesen, Peter Schaar, können Sie das jetzt auch alles ausführen? Wir müssen jetzt aufhören. Ein Satz noch. Also es geht nicht nur um Privatsphäre, es geht auch um Macht und Manipulation und das müssen wir im Blick behalten. Danke an Peter Schaar, an Michael Seemann. Unsere ganze Sendung können Sie natürlich nachhören unter deutschlandfunkkultur.de. Klaus Bogatzki sagt Tschüss und bedankt sich bei allen, die angerufen haben und wünscht ein schönes Wochenende.